getrost, ihr Frommen, seid getrost, seid getrost. Und seid getrost, ihr Frommen, seid getrost, seid getrost, zu eurer Seelen vor. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr Frommen, zu eurer Seelen vor. Ihr sollt im Elend grünen, Gott ewiglich zu dienen. Ihr sollt im Elend grünen, Gott ewiglich zu dienen, Gott ewiglich zu dienen. Seid getrost, ihr Frommen.